Arten von Gewerbetypen. Stehendes Gewerbe, wir gucken die Begriffe. all die Sätze, die man sich gedacht hat, es gab einige Gedanken, die man bekommen hat, so Umherwandeln, Scherenschleifer, die Leute, die Marktzustände treiben, die sind heute nicht mehr an der Schwerpunkt der Tätigkeit, aber historisch, wenn man jetzt so verstehen, Gewerbe, ist also vor Ort, Leute, die man Reisegewerbe, das sind die Leute, die von Haus zu Haus gezogen sind, und Ausstellungen, das sind Marktgewerbe, das sind Reisegewerbe, warum sind sie überwachungsbedürftig? Weil nämlich die Malotris, die in irgendeinen Standsaarung haben, nicht mehr greifbar waren. Die haben sie heute auf den Tisch gezogen. Und morgen waren sie schon woanders. Mit der Folge, dass es für diese Malotris schon immer echte Genehmigungspflicht war. Wir haben die Gewerbeordnung sonst, dass die Besonderheit, Gewerbefreiheit war das Element, das Wesentliche. Davon aus haben sie es hier immer angezeigt. Sie haben mal wieder die schönen Folien, in den schönen Folien finden Sie eine ganze Menge an Übersichten, die Sie nicht mehr auswendig haben müssen, nur mal noch haben sollen. Also, normalerweise Anzeige, nur angezeigt, ich brauche gar keine Genehmigung. Will ich ein Gewerbe eröffnen, brauche ich normalerweise keine Genehmigung. Das ist natürlich für viele Branchen, dass das wieder aufgehoben wurde und jetzt doch ein Spezialgesetz gibt. Das werden wir gleich sehen. Aber ursprünglich der Gedanke, wer gewerblich tätig sein will im Deutschen Reich, muss das nicht genehmigen lassen. Der zeigt das bloß an. Und nur im Reisegewerbe und nur im besonders überwachungsbedürftigen Gewerbe, wenn man sagt, es ist gefährlich, dann muss man nochmal behördlich irgendwie machen. Für mich sollte eine Genehmigungspflicht bestehen. Grundsätzlich aber Gewerbefreiheit. Und jetzt komme ich mit diesem alten Gesetz. Das müssen Sie sich merken, das ist der Hintergrund auch aller anderen gewerberechtlichen Regelungen und unseres Wirtschaftslebens. Das, was damals in die Gewerbeordnung reingeschrieben wurde, führte im Kaiserreich zu dieser wahnsinnigen Aufforschung, zu dem, was wir Gründerzeit nennen. Plötzlich waren hoheitliche Schranken. Ich kann mir vorstellen, früher hat sich das Land selber geregelt und muss alles Mögliche genehmigen lassen, noch eine Tür dafür zahlen. Und plötzlich kommt mit Bismarck die Freiheit, selbstständig zu sein und das nur anzeigen zu müssen. Das ist so eine Explosion gewesen, dass wir in Deutschland dort die Gründerzeit dadurch erlebt haben. Und von diesem Geist lebt heute noch die Gewerbeordnung. Deswegen ist sie auch nicht abgeschafft worden, weil man als Gesetzgeber von diesem Aufschwung als industrielle Revolution umgegriffen, um sich gegriffen hat, heute noch lebt und schwärmt. Sie können zum Gesetz nachlesen, wo die Genehmigungspflichten bestehen. Die sind in der Gewerbeordnung drin. Darüber hinaus gibt es aber außerhalb der Gewerbeordnung noch viele andere Zulassungen. Da müssen Sie sich merken, vielleicht nochmal für die Klausur, für die Personenbeförderung. Auch so ein Gesetz ist, das ausnahmsweise nicht mehr in der Gewerbeordnung drin ist, also die Kraftdroschkenbetreiber, die Omnibus- und Kraftdroschkenbetreiber, so die historische Bezeichnung, diese sind nicht mehr in der Gewerbeordnung geregelt, sondern das ist ein Förderungsgesetz. Und dieses Personenbeförderungsgesetz, das ist eben ein Gesetz, das man später erst geschaffen hat, hat man in diesem Bereich Lex Spezialis, Zahlgesetz. Mit der Folge, dass in diesen spezialgesetzlichen Regelungen dieses Personenbeförderungsgesetz, eine spezielle Regelung, die allgemeinen vorgeht. Gut, den Rest brauchen Sie jetzt nicht mehr wissen. Sie müssen nur wissen, dass dort, wo eine Anzeige besteht, die Behörde erst dann eingreifen kann und eingreift, wenn sie irgendwelche Kenntnisse erlangt, dass was nicht hinhaut. Während dort, wo die gewerbliche Tätigkeit im Vorfeld keine Genehmigung bedarf, muss sie präventiv schon prüfen. Bei dem einen nimmt sie lediglich die Gewerbeanzeige, die Gewerbeanmeldung entgegen. Das bedeutet, die Gemeinden die Kämpfer aufzubauen. Die haben auch keine Mitarbeiter mehr, Sachsen zum Beispiel, um zu prüfen, ob sie alle ihre Gewerbe richtig ausüben. Die nehmen bloß ihr Formularblatt entgegen und tragen sie in ein Register ein. Mehr machen die nicht, dann legen sie los. Und erst wenn irgendwie jemand sagt, das ist scheißen oder die machen irgendwas falsch oder die sind unzuverlässig, die Unzuverlässigkeit können die gleich mal merken, Dann gehen die Behörden und sagen, dann müssen wir mal alles prüfen. Während dort, wo das Gesetz ausdrücklich sagt, im Vorfeld bitte eine Genehmigung ein, wo er nicht nur anzeigen, dort muss die Behörde im Vorfeld prüfen. Und da hat man beispielsweise, da hat man häufig diese Vorabprüfung auch speziell dafür geeigneten Behörden zugewiesen. Also hier nochmal gewerbsmäßig, was gewerbsmäßig ist, ist definiert, was nicht Gewerbe ist, aber gewerbefähig. Sie können es also auch theoretisch im Rahmen eines Gewerbebetriebs machen, zum Beispiel, wenn Sie sich eine Kapitalgesellschaft anmelden, die auch gewerblich tätig ist, kann auch Produktion zu Gewerbe werden, aber nicht nach Gesetz ist. Gewerbsfähig. Brauchen Sie nicht wissen, Sie müssen es nur verstanden haben, Gewerbe ist nicht alles, was in Deutschland irgendwie mit einer selbstständigen, mit einer unternehmerischen Tätigkeit zu tun hat, sondern der Gewerbebegriff ist etwas weniger. Also unternehmerisches Denken haben Sie in vielen Bereichen, aber Gewerbe ist nur ein kleiner Teil, vor allem nicht die Produktion. Was ich Ihnen gerade erzählt habe, Gewerbeaufsicht, Beispiel bestehendes Gewerbe, Zugangskontrolle. Manchmal besteht nur eine Anzeigepflicht. Ursprünglich mal ein Regelfall. Da wird nur geprüft, hat der irgendwie einen richtigen Namen, hat er eine Adresse, eine Anschrift. Oder echte Zulassungspflicht, dann wird eine Genehmigung erteilt. Da gibt es die Ausübungsüberwachung, das sind die Fälle, in denen Pflichtverletzungen stattgefunden haben und dann die Behörde erst danach tätig wird. Nämlich schaut, macht das ein Gewerbe richtig oder muss ich jetzt mal einschreiten, dem vielleicht das Gewerbe untersagen. Ja, die Verhinderung der weiteren Ausübung. Und dort müssen Sie sich merken, wenn ich bloß eine Anzeige an die Behörde gegeben habe, also ich bin da, ich mache jetzt Gewerbe, was muss die Behörde machen, um ihre Gewerbetätigkeit zu verbieten? Eine Untersagungsverfügung durch Verwaltungsakt. Also Verwaltungsakt. Gewerbeuntersagungsverfügung und ein Verwaltungsakt im Sinne § 35 § G. Dort, wo Sie aber vorneweg eine Genehmigung gebraucht haben, brauche ich nicht untersagen, sondern ich brauche, ich muss die Genehmigung wieder wegnehmen, indem ich Ihnen die Genehmigung wieder rufe. Das ist ein richtiger Unterschied. Da müssen Sie auch in der Klausur schauen. Haben wir jetzt einen Beispielsfall, wo einer ein Gewerbe hat, was vorneweg genehmigungsbedürftig war, dann muss ich ihm die Genehmigung wegnehmen, widerrufen. Oder habe ich einen, der von vornherein gar keine Genehmigung braucht, hat ja bloß mal mitgeteilt, hallo, ich bin da, dann muss ich eine echte Untersagungsverfügung erlassen. Die weise Gewerbe brauchen wir jetzt nicht wissen. Und da ist Voraussetzung, ich schlage mir mal 35 Gewerbeordnung auf. Und jetzt kommen wir zu dieser zentralen Norm der Gewerbeüberwachung. 35. Die Ausübung eines Gewerbes mit der zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbeteilens oder einer von der Leitung des Gewerbes beauftragten Person in Bezug auf dieses Gewerbe darfen, sofern die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit oder der an Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Die Untersagung kann auch auf Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden erstreckt werden. Das ist eine große Gewerbeuntersagung. Die Gewerbeuntersagung betrifft die Gewerbeuntersagung nicht nur den konkreten Betrieb, sondern verbindet diesen Menschen, der dieses Gewerbe ausüben kann, sich auch sich irgendwo anders anstellen zu lassen und dann sozusagen unter anderem Deckmantel weiter zu agieren. Sie merken, wir stehen schön drüber, Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit. Und das ist das zentrale Wort, das Sie sich jetzt merken, und das Sie mal merken, es ist Voraussetzung, egal was Sie in Deutschland für eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, egal wo, in allen Gesetzen, finden Sie das Wort unzuverlässig. Wenn es also geht, Ihnen eine Taxikonzession zu erteilen, Ihnen als Telekommunikationsunternehmer irgendeine Gewerbeerlaubnis zu erteilen nach dem TKG, finden Sie das Wort unzuverlässig. Und es ist erfunden worden, Gewerbeordnung 1869. und hat man diesen Begriff der Unzumeistigkeit erarbeitet. Was ist Unzumeistigkeit? Es sind Tatsachen, vorhanden sein, die auf das künftige Verhalten des Gewerbetreibenden schließen lassen. Diese Tatsachen lassen eine Prognose zu. Tatsachen sind ja echt was vorhanden ist oder in der Vergangenheit gibt, aber aus diesen Tatsachen ergibt sich eine Prognose, also eine Zukunftssicht, dass der Gewerbetreibende auch in Zukunft sein Gewerbe nicht ordnungsgemäß erfüllen wird, also nicht die an ihn gestellten Anforderungen gerecht wird. Nicht das erfüllt, was ein rechtschaffender, redlicher Kaufmann machen würde. Und wenn diese Prognose dazu führt, dass die auch nicht zu widerlegen ist, gilt der Betreffende als unzuverlässig. Und das ist die Voraussetzung, die wir gerade gesehen haben, Tatbestand. Wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässigkeit begründen, dann darf die Behörde einschreiten. Wenn es erforderlich ist zum Schutz der Allgemeinheit und der im Beruf Beschäftigten. Zum Beispiel, ein Gewerbetreibender beutet irgendwelche Personen aus Rumänien, die sich nicht wehren können, für 1,50 Euro aus. Die haben schlecht untergebracht, müssen irgendwelche Tiere ausbeinen, irgendwelchen Wurstverarbeitungsbetrieben, haben schlechte Arbeitsbedingungen, noch nichts eingehalten, die haben keine ausreichenden Urlaub, die haben keine ausreichenden sozialen Voraussetzungen, die haben keinen Urlaub, die kriegen keine Pause, die machen Überstunden, was weiß ich. Dann wäre das zum Schutz der im Betrieb Beschäftigten erforderlich, weil er erfüllt die an ihn gestellten Anforderungen nicht. Das deutsche Recht, insbesondere das Arbeitnehmerschutzrecht, ist eine solche Anforderung, die an einen als Gewerbetreibenden gestellt wird. Mit der Folge, ich kann das Gewerbe untersagen. Das ist übrigens das wichtigste Machtinstrument, was die Behörde hat, um sowas zu tun. Und das ist auch das, was sie als später auch Unternehmer beachten sollen. Ich will gar nicht vorstellen, dass sie derjenige sind, der das so machen wird, dass die Arbeitsbedingungen schaffen wird. Aber sie sind ja möglicherweise derjenige, der mit diesem Unternehmer in Geschäftsbeziehungen steht, der mit dem irgendwelche Kontakte hat. Vielleicht sind sie ja auch später in der Bank tätig, die diesen Menschen finanziert. Oder in einem Leasingunternehmen, was dessen Maschinen finanziert. Und da ist es für sie schon interessant, was sind das hier für Zustände? Wenn dem demnächst die Gewerbeuntersagung droht, ist der in der Insolvenz. Mit der Folge, dass sie ihren Schönkredit abschreiben können. Oder ihre schönen Geschäfte abschreiben können. Deswegen ist es für sie durchaus interessant zu wissen, oder wenn sie Unternehmer, Unternehmensberater, Wirtschaftsführer, Steuerberater sind, dann ist es für sie von elementarer Bedeutung, haben sie einen, wo sie merken, der erfüllt seine Anforderungen nicht. Hier könnte eine Gewerbeuntersagung drohen. Das ist im Regelfall mit der Insolvenz des Betreffenden Betriebs verbunden. Deswegen ist es ein ganz scharfes Schwert. Deswegen ist jeder, der mitbekommt, da läuft doch was schief, sehr sensibilisiert. Und Sie müssen auch darauf in beraten, wenn Sie zum Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sind. Das wird natürlich die Wirtschaftsprüfer. Gibt es Anhaltspunkte, die irgendeinen Hinweis auf fehlende Unzuverlässigkeit wollen? Das müssen die in Ihrer Testreihe schreiben. Sie kriegen keinen Kredit mehr, wenn das irgendwo bekannt ist. Sie dürfen aber als Wirtschaftsprüfer nicht attestieren, wenn Sie da irgendwo einen Verdacht haben. Das heißt, es sind diese Dinge, die zum Teil in den Medien laufen, ärgerlich, aber ein hohes Risiko, nicht nur für denjenigen, der damit sein Geld verdient und diese unwürdigen Bedingungen vorhält, sondern es sind vor allem Risiken für alle Leute, die mit den Verträgen schließen, weil dort die nächste Gewerbeuntersagung droht. Jetzt haben Sie herausgefunden, zentraler Begriff Gewerbeuntersagung, läuft das ab. Es beginnt ein Verwaltungsverfahren, das haben wir jetzt gelernt. Ergebnis dieses Verwaltungsverfahrens ist der Verwaltungsakt, der sich Gewerbeuntersagung nennt und dieser verpflichtet, die Gewerbeausübung in seinem Betrieb einzustellen. Macht der das nicht, arbeitet er weiter, beginnt wieder ein Verwaltungsverfahren, das ist ein Vollstreckungsverfahren und dann wird mit Zwangsmitteln eben zwangsweise der Betrieb zugemacht oder von ihm ein Ordnungsgeld auferlegt und die Behörde kommt einfach vorbei als Zwangsmaßnahme und versiegelt alles. Schmeißt er da raus und schließt zu. Tatsächlich schließt zu. So wird eine Gewerbe Untersagung von Zoom. So läuft ein Gewerbeuntersagungsverfahren ab. Hier nochmal die Tatbestandsvoraussetzung. Gewerbe, Vorliegen konkreter Tatbestände, Tatsachen begründen Unzuverlässigkeit, Erforderlichkeit zum Schutz der Allgemeinheit. Art der Entscheidung, negative Zukunftsprognose. Also Tatsachen aus der Vergangenheit, eben in die Zukunft ein negatives Bild. Und jetzt kommt ein wichtiger Fall, der immer wieder eine Rolle spielt, den Sie auch schon dazu prüfen müssen. Die Zukunftsprognose kann entfallen. Und das ist das Wichtige. Häufig haben Sie Schulden gemacht, aber wenn Sie unbedingt noch Schulden einlaufen, kommen wir nicht mehr raus. Der Rat hat mit, der hat keine Arbeitgeberbeiträge abgeführt, der hat seine Krankenversicherungsbeiträge nicht abgeführt, der hat seine Null nicht bezahlen gelernt, Verschenkungsmaßnahmen, bla. Hier gibt es vielleicht demnächst auch einen Insolvenzantrag, Schutzschirmverfahren. Aha, und jetzt kommt's. Warum soll nicht die Gewerbe als Gewerbe untersagen? Warum ist nicht den Haarstadt, als sie beide waren, das Gewerbe plötzlich untersagen können? Weil, deswegen ist auch die rechtzeitige Insolvenzantragstellung wichtig, weil eine negative Zukunftsprognose auch erschüttert werden kann. Die Tatsache der Vergangenheit, der hat seine Schulden angehäuft und zahlt nicht mehr, muss ja nicht zwingend heißen, dass er in Zukunft nicht mehr tut. Hat er zum Beispiel Schutzschirmverfahren beantragt, können plötzlich Verschränkungsmaßnahmen nicht mehr durchführen, kriegt er einen Treuhänder bzw. Insolvenzverwalter draufgedrückt, mit der Folge, dass dieses Unternehmen künftig seine Verpflichtungen wieder erfüllt. Oder aber es gibt jemanden, der eben ein Sanierungskonzept verfolgt. Da werden ein Großteil auch von Wirtschaftswissenschaften ihr Geld verdienen, Sanierungskonzepte zusammenzustellen. Immer anzuschauen, die Unternehmen haben keine wissenschaftliche Erfahrung, sie kommen zum Unternehmen und gucken sich an, was kann ich dem jetzt helfen, wie kann ich das tun. Und da werden sie häufig auch gebeten werden, ein Sanierungskonzept zu schreiben. Ihr Auftraggeber ist nicht immer der Unternehmer. Häufig ist es auch die Bank, die dahinter steht. Und wenn ich sage, ehe ich mein Geld beim Insolvenzverwalter zu den Bruchteilen hole, kann es interessant sein, als Hauptgläubigerin, dem einen Sanierer zur Seite zu stellen, den zu verpflichten, du hast jetzt diesem Sanierungskonzept zu erarbeiten, dann auch einzuhalten. Das heißt, Sanierungs- und Wirtschaftsberater sind häufig auch von Banken finanziert. Und dann ist es natürlich plötzlich so, wenn da ein schlüssiges Sanierungskonzept vorliegt, mit der Folge, dass der plötzlich seine Schulden minimieren kann, dass der wirtschaftlich arbeiten kann, dass er wieder einen Auftrag prüfen hat. Vielleicht sieht das Unternehmenskonzept auch vor, dass ein Stillhalter kommt, dass die Bank zurzeit nicht ihre Forderungen fertigstellt, dass wieder einen weiteren Kredit ausreicht. Dann kann ich doch so einem Unternehmer, mich als Behörde, der gerade auf dem Weg der Besserung ist, mit einer Untersagungsverfügung kommen, dem die Existenz wegschlagen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, auch in der Beratung von Sanierungsfällen, schnell in das Sanierungskonzept, schnell die negative Zukunftsprognose auslassen. Also Sanierungskonzept erarbeiten, das schlüssig ist. Selbst wenn es nicht schlüssig ist, die Behörde muss das ja erst mal prüfen. In der Zeit gewinnt die Zeit. Sobald irgendwo, die Behörde darf nicht mehr, weil es Resultatsprozess, sie darf nicht mehr tätig werden, wenn die Zukunftsprognose nicht sicher ist. Nur dann, wenn die negative Zukunftsprognose sicher ist, den muss ich jetzt vom Markt nehmen. Es gibt keine andere Lösung mehr. Darf die Behörde sagen. Wenn sie aber merkt, Mensch, hier gibt es Anzeichen, dass das jetzt was wird. In einem halben Monat oder in zwei Monaten haben wir vielleicht sogar ein Sanierungskonzept. Da gibt es auch ein sachkundiges Unternehmen, das als Berater sich eingeschaltet hat, dass die ersten Umstrukturierungsmaßnahmen erfolgen. Dürfen die nicht mehr untersagen. Müssen die das Verwaltungsverfahren in der Zeit vielleicht laufen lassen, aber sie dürfen nicht zur Gewerbeuntersagung kommen. Ganz wichtig. Oder sie dürfen die Gewerbeuntersagung nicht für sofort vollziehbar erklären. Deswegen merken, Zukunftsprognose kann durch Sanierungskonzept ausgebremst werden. Damit Sie sehen, Unzuverlässigkeit als Begriff in der gesamten Gewerbeordnung drin. Und darüber hinaus eben auch. Können Sie sich auf der Folie selber anschauen. Merken Sie sich, das ist das zentrale Thema, der zentrale Begriff von Unzuverlässigkeit. Was sind so typische Unzuverlässigkeitstatbestände? Handeln mit Drogen. Ausübung, Förderung und Ausübung der Prostitution, also bei den Gaststätten zum Beispiel, Steuerrückstände. Ja, es gibt so viele Verherrlichungen des Nationalsozialismus, wird neuerdings auch gesehen. Also zum Beispiel diese Leute, die mit entsprechenden Militaria handeln oder in der Szene, in bestimmten politischen Szenen eben Dinge verbreiten, die zum Ausüben von Straftaten erforderlich sind. Das sind alles so Dinge, die schon entschieden worden sind, die also Tatsachen sind, die über diese Steuerrückzahlung, über die Abführung von Arbeitgeberbeiträgen hinausgehen. Die Gaststättenversorgungsgründe ist ähnlich, brauche ich diesmal nicht behandeln. Bei der Gaststätte, das war eigentlich mein schönes Beispielfall, aber heute nicht so lange hier mich aufhalten, war es so, dass das ein typischer Fall ist, wo die Gaststätte erlaubt ist, vor der Brauch. Also der Klassiker, Gewerberecht, den ich natürlich nicht in ihrer Klausur bringe, war früher die Gaststätte. Weil die nämlich eine Vorfeldgenehmigung brauchen und ich dort die Genehmigung widerrufen kann. Jetzt haben wir eine Besonderheit seit 2008. Dieses Gaststättenrecht, teilweise Landesrecht. Wir haben immer noch das Bundesgaststättengesetz weiter gelten, aber nur in den Ländern, die noch kein eigenes Gaststättengesetz gemacht haben. Deswegen finden Sie bei mir Gaststättengesetz Vorschriften als Beispiel. Finden Sie fast in allen Lehrbüchern. Das ist nur ein Gaststättenbeispiel, wo Sie aber berücksichtigen müssen, das kann in einzelnen Bundesländern jetzt anders geregelt sein. Auch Sachsen hat sein eigenes sächsisches Gaststättengesetz. Eng mit dem Gewerberecht hängt auch noch das Subventionsrecht zusammen. Nur kurz. Subventionen kann ich in öffentlich-rechtlicher Form, in privat-rechtlicher Form bringen und ausreichen. Entweder mache ich das über den Verwaltungsakt, das ist der ganz schöne Klassiker, oder ich mache das über einen Vertrag, zum Beispiel Darlehensverträge, ja, die Anstalt für Wiederaufbau oder sächsischen Aufbaubahn, das sind Instrumente, um auch Wirtschaftsförderung dadurch zu gewähren, dass ich eben jemandem einen Kredit gebe. Der Hauptanwendungsfall über den Verwaltungsakt, wo ich öffentlich-rechtlich eine Entscheidung, Subventionsbescheid erhalte, eine Subvention, und die wird dann aufgrund dieses Verwaltungsaktes entweder zivilrechtlich ausgereicht oder einfach tatsächlich ausgezahlt. Manchmal wird auch noch eine zweite Stufe nachgeschaltet, die bekommen erst die Bewilligung der Subvention und dann wird eben aufgrund der Subvention sogar noch nachgeschaltet. Wenn das aufgehoben werden soll, findet ein Verwaltungsverfahren statt, schauen Sie sich die linke Seite an und die führt zur Rückforderung, und das sind die Vorschriften, die wir gesehen haben. 48, 49 mit Erstattungsanspruch 49a HBVG und dem Verzinsungsregelung. Mehr müssen sich das öffentliche Recht hierzu nicht machen. Gut, Vergaberecht ist auch noch mal ganz kurz anzusprechen, aber nur, kommt keine Applikation nicht dran, Sie müssen es auch schon mal gehört haben, wir haben ein Rolle spielen. Wenn Sie öffentliche Aufträge vergeben oder aber in Anspruch nehmen. Und öffentliche Auftraggeber sind nicht nur die öffentliche Hand, sondern jedes Unternehmen, das für die betreffende Tätigkeit Subventionen erhalten hat. Das ist das Problem. Also ein großer Teil der Privatwirtschaft, der aber durch die öffentliche Hand finanziert wird, ist ausschreibungspflichtig, weil öffentlicher Auftraggeber ist. Muss beachten, dass also, ist das durch Europarecht vorgegeben, Wettbewerb stattfindet. Das ist eine Ausschreibung. Wir haben in Deutschland ein zweigeteiltes System. Einmal haben wir einen Schwellenwert, der durch die EU vorgegeben wird und im Gesetz über Wettbewerbsbestimmungen, GWB, sowie in der Vergabeverordnung festgelegt ist. Wenn das der Fall ist, gilt ganz streng, eine ganz strenge Vorschrift auch einer gerichtlichen Überprüfung von solchen Entscheidungen. Das braucht informieren. Den Bieter, der zum Beispiel Unternehmen hat, der kann dann einstweiligen Rechtsschutzmittel, die Vergabe stoppen, kann Schadensersatz verlangen. unterhalb des Schwellenwertes ist das Vergaberecht im Landesrecht geregelt. Durch Vergabegesetze der Länder. Und dort ist meistens eine Rechtskontrolle nicht vorgesehen. Da gibt es kein gerichtliches Verfahren zur Überprüfung. Dort haben Sie nur zivilrechtlich die Möglichkeit, Schadensersatz zu fordern, weil die Ausschreibung lässt nämlich ein vorvertragliches Vertrauensverhältnis im Sinne von § 311 BGB entstehen. Mit der Folge, wenn ich die vorvertraglichen Vertrauensverhältnisse verletze, CEC-Kulpa in contra eendo, haben Sie vielleicht schon BGB gehört, dann führt das zum Schadensersatz. Und schließlich, zuletzt, im Stoff müssen wir uns das Emissionsschutzrecht anschauen. Ich hatte schon gesagt, das war zu allen wirklich wichtigen industriellen gewerblichen Anlagen, selbst Anlagen in der Landwirtschaft, also nicht die Zulassung des Unternehmens als solche, sondern diese Anlagen genehmigt werden nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Keine gewerbliche Anlage ist denkbar, dass du nicht Emissionen ausgehen, die als Emissionen an Nachbargrundstücken auftreten. Geruch, Emissionen des Ausstoßes, was weiß ich was, irgendwelche Strahlungen und so weiter könnten ausgehen oder können ausgehen. Schlagen Sie mal das Bundesemissionsschutzgesetz auf, dann werden Sie gleich feststellen, was eine Emission ist. Begriffsbestimmungen ist nämlich geregelt. Emissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur oder sonstige Sachbilder einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltbeeinflussungen. Das heißt, alles, was irgendwo am Nachbarn ankommen könnte, mit Ausnahme ionisierender Strahlen, die sind nämlich aus dem Emissionsschutzgesetz rausgenommen worden und das Atomgesetz eingefügt worden, ist alles irgendwo Emission. So noch ein bisschen näher am Dias. Luftverunreinigungen sind graue Bußstabgase, Emissionen, Dämpfe, Bruchstoffe, also, man kann davon ausgehen, jede Anlage kann theoretisch irgendwelche Umwelteinwirkungen in der Nachbarschaft hervorrufen. Mit der Folge, dass fast jede industrielle und gewerbliche Anlage im Grundstück unterfällt. Da müssen Sie jetzt wissen, wenn Sie herausgefunden haben, dass schädliche Umwelteinwirkungen theoretisch eintreten können, passiert nämlich fast immer, dann müssen Sie eine Zweiteilung im Emissionsschutzrecht kennen. Es gibt Anlagen, die sind nicht genehmigungsbedürftig. Sind die hier? Ich habe noch eine andere. Ich sehe, das ist ja auch eine alte Folie, da kriegen wir eine neue. Die aktuelle Folie sieht so aus. Nicht genehmigungsbedürftige Anlage. Diese sind nicht irgendwo enumerativ aufgezählt, sondern alle die Anlagen, die Umwelteinwirkungen bei der Nachbarschaft stehen lassen, aber nicht extra im BIM-Stück und in der Kooperation dazu 4 BIM-V aufgezählt sind. Das sind alle, die nicht ausdrücklich aufgezählt wurden. Das sind die Anlagen, und die sind alle geregelt in § 22 verfolgende BIM-Stück. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Das sind kleine Herde, kleiner Campingplatz, bei dem irgendwo Rauch entsteht. Kleiner Parkplatz, bei dem Lärm entsteht oder Stahl. Solche Dinge. Und es sind alle Anlagen, die wir jetzt als nicht genehmigungsbedürftig gleich ausmachen. Dann gibt es die genehmigungsbedürftigen. Sehen Sie im ersten Abschnitt des zweiten Teils, da steht unten über genehmigungsbedürftige Anlagen. Und da steht eben drin, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, der Anfang der Beschaffenheit, in ihrer besonderen Weise geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen, und in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft gefährden, merken Sie, Drittschutz in der Vorschrift, sind eben, bedürfen einer Genehmigung. Und dann gibt es aber plötzlich diese genehmigungsbedürftigen Anlagen werden in einer besonderen Rechtsverordnung näher bestimmt. Bundesregierung bestimmt eine Rechtsverordnung, welche das sind. Und die müssen Sie sich jetzt mal anschauen. Schlagen Sie bitte mal die vierte Bündsch-V auf. Die vierte Bündsch-V. Also die vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Klammer auf, Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen. Vierte Bündsch-V. Und da ist für Sie jetzt noch interessant, ob ich immer noch Gesetzesstandard und seine Eltern haben, schon die Neufassung vom 2. Mai 2013. Nämlich so, dass dieses kleine Gesetzeswerk nur Mitte 2013 herauskommt. Und manchmal ist das schon berücksichtigt oder nicht. Ich habe in der Klausur im Kursassistenten Hinweis gegeben, beide Rechtsfragen sind möglich. Merken Sie sich also Neuheiten. Es hat eine Änderung gegeben. Die europäische Industrieemissionsrichtlinie muss dann nämlich deutsches Recht umgesetzt werden. Und diese Industrieemissionsrichtlinie war jetzt umzusetzen, ist eingeführt worden, hat zu einer Veränderung des Gesetzes und auch der ganzen Rechtsverordnungen geführt. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere schöne vierte Bündsch-V gehabt. Und wenn Sie die vierte Bündsch-V aufschlagen, dann gibt es jetzt einen Anhang 1. Früher gab es dann nur einen Anhang, jetzt gibt es mehrere Anhänge. Und jetzt ist das, was ich meine, Anhang 1. Dann werden Sie eine Tabelle finden, und in dieser Tabelle, da werden Sie fast verrückt, dass alles, was so irgendwo industriell denkbar ist, aufgeführt. Zum Beispiel Anlagen zur Herstellung von Süßwaren oder Sirup mit einer Produktionskapazität von 300 Tonnen oder Kakaomasse aus Rohkakao oder thermische Veredelung von Kakao oder Schokoladenmasse. In einer Produktion von 50 Kilogramm pro Tonne je Tag. Sie werden also staunen, Sie finden auch Ferkelerzeugung, Sie finden Brauereien, Sie finden Speisenutzen und so weiter. Früher war das so, da gab es da mehrere Spalten. Nämlich früher die alte Folie hier. Spalte 1 war immer Vollgenehmigungsverfahren. Das waren die schwierigen, die komplizierten Anlagen. Die bedurften eines Vollgenehmigungsverfahrens. Das Vollgenehmigungsverfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass ich einen förmlichen Antrag stellen muss. Dass wie bei einem Planfeststellungsverfahren eine Anhörung stattfindet, dass eine Behördenbeteiligung stattfindet, dass ich Einwendungen erheben muss, dass die Einwendungen in einem Erörterungskern erörtert werden mit den Nachbarn. Wenn die nicht rechtzeitig vorgetragen haben, eben rekludiert sind, dass ich rechtzeitig klagen muss, dass ich meine Einwendung oder meine Rechtsposition verlieren kann. Vollgenehmigungsverfahren, sehr formalisiert. Und die nicht so schwierigen Anlagen, die nicht so umweltrelevanten Anlagen, die kleineren, die einfachen, die sind in einem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu genehmigen. Früher in der Spalte 2 geregelt. Es gab also für Spalte 1, Spalte 2, da musste man wissen, Spalte 1 Vollgenehmigung, Spalte 2 vereinfachtes Verfahren. Jetzt hat es der Gesetzgeber etwas idiotensicherer gemacht, indem er Buchstaben eingeführt. Jetzt schreiben wir also immer schön dahinter einen Buchstaben und wenn Sie ein G finden, heißt das richtige Genehmigung, volle Genehmigung. Und V heißt vereinfacht. Also V vereinfacht, G echte, volle Genehmigung. Und das müssen Sie sich merken. Dann haben wir jetzt gleich einen Beispielsfall behandeln, oder Sie haben es ja auch schon gesehen, Sie haben sich ja auch schon eine kleine Sache heruntergeladen, kann die ja nochmal hier stehen lassen. Nehmen Sie alle bitte Ihre Probeklausur zur Hand. In der Probeklausur haben sie, genauso wie das auf ihr Arbeitsblatt werden wird, zu der sie es bekommen, so wird es vervielfältigt, ähnlich sieht das einfach aus. Vorspann, ich will hier nicht Grundklausur drüber, sondern steht nur Bachelorprüfung und Grundprüfung öffentliches Recht. Werden Sie eine Hilfsmittelbekanntmachung finden, dass Sie nochmal belehrt sind, für den Fall, dass Sie was Falsches benutzen, kann nämlich der aufsichtsführenden Personen die Arbeit als Buch wegnehmen oder ihren Teilnahmeversuch als Betrugsversuch werden und dann hätten Sie nicht ausreichend, vielleicht ungenügend erhalten. Das sollten Sie vermeiden, deswegen belehre ich Sie auch nochmal. Es wird in dem Originaltext auch noch entsprechende Hinweis aus Ihrer Teilnehmerschaft eingesetzt und abgedruckt zahlen. Die können nicht da sind, sollten Sie sich nochmal anschauen, wie ein Gesetz, was abgedruckt ist, das Sie brauchen werden in der Klausur. Anders als ich das in der letzten Woche angesagt habe, hat nämlich die letzte Ausgabe dieses Buches die Fußnote, die ich brauche, eine Klausur gestrichen. Eine Ausgabe ist immer eine Fußnote gewesen, wo ein Gesetz abgedruckt war. Diesmal ist das nicht mehr dabei, da muss ich das Gesetz also mit abdrucken. Deswegen finden Sie dort das Gesetz abgedruckt. Sie finden auch das Bewertungsschema und Sie können auch mal hinweisen, dass Sie 60 Minuten Zeit haben, meine paar Fragen zu beantworten. Aufgabe 1. Die Erzgebirge der Stadt Schwarzenberg und die benachbarte Gemeinde Raschwein-Markersbach haben auf der Grundlage des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit eine Zweckvereinbarung zur Bereitstellung von Flächen und Personal zur Durchführung des am 6.8. September 2013 in Schwarzenberg stattgefundenen Tages in Sachsen beschlossen. Über einzelne Formulierungen dieser Vereinbarung, insbesondere die Kostentragung, das ist immer schön, wenn es hinterher passiert, kommt es jedoch bald zum Streit zwischen den Gemeinden. Die Gemeinde Raschwein-Markersbach möchte daher richtig klären lassen, dass allein Schwarzenberg für die Kosten aufkommen soll. Prüfung erläutert sich, ob diese Klage der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht eröffnet ist, geht dabei auch auf die Kriterien für die Abgrenzung der Rechtswege an. Aha. Dann lesen Sie im Text schon, da gibt es irgendwie was mit Gemeinden. Dann lesen Sie Rechtsträger öffentlicher Gewalt. Dann lesen Sie hier in der Klausurfrage, das ist ganz wichtig, erläutern Sie, da muss ich ein bisschen mehr schreiben, ob für diese Frage der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist. Und da fällt Ihnen sofort ein Einstiegsnorm. Diese ganze Thematik ist nicht irgendwas, sondern Rechtswegeröffnungsnorm. Paragraph 40, Fabio 20 haben wir laut. Dort spielt es eine Rolle. Da schlagen Sie den Paragraph 40, Fabio auf und stellen fest, ob ein Verwaltungsgericht zuständig ist, richtet sich nach § 40 Absatz 1 VWGO, das wäre der erste Satz. Danach sind die Verwaltungsgerichte zuständig, wenn es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art handelt. So steht es im Gesetz, wenn Sie Verhaltungsgesetz abschreiben. Und dann lesen Sie dort als Merkmal öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Und das ist also zum Teil in dem ganzen Fall. Ob der Rechtsweg eröffnet ist, ist also eine Frage, ob es eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art ist. Und dann fangen Sie an, den Sachverhalt zu schreiben. Da fällt Ihnen auf, Gemeinden, ob eine Streitigkeit bzw. ein Rechtsverhältnis öffentlich-rechtlich ist, kann man mithin von Abgrenzungstheorien bestimmen, schreiben Sie beispielsweise. Dabei ist zu beachten, dass die Abgrenzungstheorien oftmals bei bestimmten Problemfällen versagen. Deshalb werden die Abgrenzungstheorien kumulativ bzw. nebeneinander angewandt. In Betracht kommt die Subjektstheorie. Im vorliegenden Fall handeln nämlich mit den Gemeinden ausschließlich Körperschaft des öffentlichen Rechts, also öffentlich-rechtliche Rechte. Die Subjektstheorie stellt nämlich eher darauf ab, ob staatliche Hoheitsträger, also öffentlich-rechtliche Subjekte, beteiligt sind. Das wäre hier in beiden Fällen der Fall. Nach dieser Theorie wäre es also ein öffentlicher rechtlicher Streit. Dann gibt es die Subordinationstheorie, die stellt auf ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Staat und Bürger ab. Hier muss man beachten, die beiden Gemeinden stehen aber nicht in einem Über- und Unterordnungsverhältnis, sondern gleichwohl. Sie haben zu einer gemeinsamen Angelegenheit einen Vertrag geschlossen, auf Augenhöhe. Da ist nicht einer dem anderen untergeordnet. Und dass hier also aufgrund der Gleichordnung mit der Subordinationstheorie nicht von der öffentlich-rechtlichen Wahrscheinlichkeit auszugehen wäre. waren die Interessentheorien. Diese stellt darauf ab, ob die streitentscheidenden Normen im öffentlichen Interesse dienen oder nicht. Der Sachverhalt nennt uns hier ausdrücklich das sächsische Gesetz über kommunale Zusammenarbeit. Kommunale Zusammenarbeit ist etwas, was dem öffentlichen Interesse dient, dem allgemeinen. Da geht es um die Zusammenarbeit von Gemeinden, etwas gemeinsam zu machen, öffentliche Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen. Nachbarn teilt das ja genau mit zum Fall. Nach Interessentheorie wäre eigentlich öffentlich-rechtliche Einigkeit anzunehmen. Die vierte Theorie ist zur Zeit herrschende Meinung, ist die modifizierte Subjektstheorie oder auch Zuordnungstheorie. Die stellt darauf ab, ob die Rechtsnorm einen staatlichen Träger, also ein Subjekt, deswegen modifizierte Subjektstheorie, also Subjekt der öffentlich-rechtlichen Gewalt, gerade als Zuordnungssubjekt hat. Also nicht nur, dass es solche Subjekte sind, sondern eine Rechtsnorm gerade zu Lasten oder zugunsten dieser öffentlich-rechtlichen Rechtsträger als solche Rechtsvorschriften formuliert hat. Damals waren die drei entscheidenden Normen an. Ja, ein Gesetz über kommunale Zusammenarbeit richtet sich nicht an Private. Kommunale Zusammenarbeit, da ist Zuordnungssubjekt, Adressat eines solchen Gesetzes, sind Gemeinden, öffentliche Rechtsträger. Und merken Sie, hier geht es also um öffentliches Recht. Es soll gerade, die Gemeinden sollen sich gerade zusammen in der Zusammenarbeitsgruppe finden. Das Gesetz, das hier nicht frei entscheidet, ist also klar öffentlich-rechtlich. Dementsprechend, wenn wir jetzt das Zusammenschauen vornehmen, muss man davon ausgehen, ja, es gibt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor, die ist aber nicht verfassungsrechtlicher Art, weil sie mit dem Grundgesetz oder irgendwas, und da hat es noch nichts mit eröffnet. Weil Sie so viel schreiben müssen, 6 Punkte von 50. Um den Aussagegehalt eines Rechtstextes, insbesondere einer Rechtsform, zu erschließen, bedarf es der Auslegung, so wie die Frage 2. Erläutern Sie, was unter systematischer Auslegung zu verstehen ist. Was ist systematische Auslegung? Man erschließt sich den Normgehalt anhand der systematischen Stellung der Einzelnorm im Gesetz bzw. des Normtextes im Gesamtgefüge des Rechts, in verschiedenen Gesetzen, um dann daraus Rückschlüsse auf den Inhalt zu ziehen. So ungefähr können wir es formulieren. Es geht um die systematische Stellung innerhalb der Rechtsnorm. Wenn Sie gefragt wurden, was ist historisch-genetische Auslegung? Würden Sie zum Beispiel schreiben, historisch-genetische Auslegung ist ein Unterfall der historischen Auslegung und bedeutet, dass hier nicht nur auf den historischen Zusammenhang abgestellt wird, sondern gerade darauf, was der Gesetzgeber gedacht und gewollt hat, also die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Personen. Wir haben zum Beispiel ein anderes Beispiel. Also Sie werden eine von den Auslegungsmethoden zu prüfen haben und zu erläutern haben. Weil es einfach ist, weil es nicht so viele Auslegungsmethoden gibt, weil Sie das von mir bis zum Erbrechen schon gehört haben, nur ein Punkt. Sie haben übrigens auch so viel Platz, also es muss ähnlich aufgebaut sein. Sie sehen schon, ist da viel Platz, müssen Sie viel schreiben. Ist da wenig Platz, müssen Sie wenig schreiben. Also das ist eine väterliche Klausurausstellung sozusagen. Da gibt Ihnen schon den Hinweis. Wenn Sie also ja, nur die kurzen Fragen waren so ganz gut, aber die großen Fragen sind meistens auch mit ein bisschen mehr Punkten versehen, weil sie auch mehr schreiben müssen. Was ist unter verfassungskonformer Auslegung zu verstehen? Wird hier eine dritte Frage gefragt. Es gibt komplizierter, aber wenn wir nachdenken und uns auch zwei Begründungsansätze finden, deswegen schon mal zwei Punkte, das ist eine besondere Auslegungsfrage. Es wird nämlich unterstellt, der Gesetzgeber hat nichts Verfassungswidriges regeln wollen. Man unterstellt dem Verfassungsgeber also nur Gutes. Daher ist eine Norm zunächst so und vor allem so auszulegen, dass sie noch einen verfassungsgemäßen Inhalt hat. Das heißt, wenn der Verfassungsgeber selber verfassungsrechtlich Haltbares regeln wollte, dann hat er also und er hat gleich Normen gemacht, die unterschiedlich entstehen kann, dann ist sie aber jedenfalls so auszulegen, dass sie nicht gleich als unwirksam behandelt wird, sondern ihr noch die Auslegung zuzumessen, die gerade noch verfassungsgemäß ist. Also von mehreren unterschiedlichen Deutungen ist die verfassungskonform zu wählen. Und jetzt kommt der zweite Stellen, also die zweite Punkte. Solange aber eine Norm gerade noch verfassungskonform ausgelegt werden kann, solange also noch, gerade noch, mit engen Bürschen die Norm verfassungskonform ist, solange darf sie auch nicht als verfassungswidrig und Bundesverfassungsgericht verworfen werden. Das ist wichtig. Das ist nämlich der zweite Gedanke, der dahinter steckt. Diese Gewaltenteilung, das Gericht, die Rechtsprechung soll nicht in die Kompetenz des Gesetzgebers übereingreifen, indem sie ständig denen die Norm um die Ohren haut, sondern das nur dann tun, wenn man beim besten Willen diese Norm keinen vernünftigen verfassungskonformen Inhalt mehr beimessen kann. Auch wenn man vielleicht nicht sofort drauf kommt. Aber erst dann, wenn das nicht geht. Hier sollten Sie gucken, unter Umständen könnte auch eine Frage lauten, was ist richtig konform? Neben unserem Verständnis haben Sie gelernt, dass es vielleicht da aus dem Europarecht ist. Da gibt es eine richtig konform Auslegung. Wechseln Sie bitte nicht darum, dass man eine dem Effektiv, also der größtmöglichen Wirksamkeit des Europarechts, entsprechen will und deshalb eine innerstaatliche Vorschrift so auslegen soll, dass das Europarecht, das dahinter steht, größtmöglich sein wird. Ich habe gerade im Wirksamkeitsgesetz erzählt, das ist die Richtlinie 2010/75 EU ist da umgesetzt worden. Und auch das BÜNSCH und das BÜNSCH-V muss ich hier so auslegen, dass ich der Richtlinie am ehesten entspricht. Wenn ich also Zweifel habe, wie das jetzt gemeint, guckt mal in die Richtlinie rein, die umgesetzt wurde. Was sagten die eigentlich dazu? Was hatten die gemeint? Es muss hier am größtmöglichsten Wirksamkeit verschafft. Rechts, am Rande von Grünheim-Beierfeld, unmittelbar an der Anhöhe des Spiegelwaldes, wird die Errichtung von zwei Windkraftanlagen durch die naturschutzrechtliche Genehmigung des Landkreises gestattet. In 1000 Meter Entfernung befindet sich das Spiegelwald-Restaurant mit dem bekannten König Albert Aussichtspunkt. Von Starkopf, also in Günther. Dieser befürchtet, dass die Aussicht des Turms beeinträchtigt wird und künftig Gäste den Turm insbesondere zu Hochzeitsveranstaltungen meiden. Außerdem fürchtet er Geräusche der Gäste beim Wandern. Da läuft man nämlich durch den Wald und dann wird diese Schlagschatten so machen, klack, klack, klack, wenn das stört. Wenn Sie mal noch gewesen sind, das sind tatsächlich die Kraftanlagen in der Nähe, dann werden Sie das merken, klack, klack, klack, was das für Geräusche macht. Erläutern Sie anhand von Rechtsnormen, ob Anton Günther die naturschutzrechtliche Genehmigung zulässigerweise mit einem Rechtsfall angreifen kann. Auch hier, die Auslegung, die klingt mit der Auslegung der Fallfrage. Erläutern Sie A, ob Anton Günther, also der Ringel, ob die emissionsschutzrechtliche Genehmigung zulässigerweise angreifen kann. Ich habe mich gefragt, ob es begründet ist. Frage nur nach der Zulässigkeit. Also auf Deutsch, was geht? Nicht, hat es Erfolg? Oder klappt es auch? Was geht denn theoretisch? Was kann ich denn mal machen? Dann beginnt das. Eine Genehmigung ist ein Verwaltungsakt. Im Sinne von § 35 VDVFG. Ein Punkt, das rausgefunden haben. Das, was wir gelernt haben. Ja, die Genehmigung. Genehmigungen heißen klassisch rechtsdogmatisch Verwaltungsamt. Und schon spulen Sie wieder das Schema ab. Was macht man denn gegen Verwaltungsamt? Die Aufhebung eines Verwaltungsamtes. Die Aufhebung finden Sie ja irgendwo in Ihrer kleinen Gesetzessammlung, und sie schön wahrscheinlich farbig koloriert, kommt allein eine Anfechtungsklage nach § 42 Absatz 1 erster alternative VWGO in Betracht. Aber einer solchen Anfechtungsklage ist nach § 68 ein Rechtsbehelf, nämlich ein Widerspruch, vorgeschaltet. Besondere Verfahrensarten für Anfechtungs- und Richtungsklagen stehen in der VWGO. Wenn Sie wissen, Aufhebung, Anfechtungsklage, aha, dem vorgeschaltet ist also ein Rechtsbehelf Widerspruch, da sind wir schon mal beim Widerspruch. So haben Sie sich die Herleitung zum Widerspruch gefunden. Anfechtung und Widerspruch können Sie schreiben. Das wäre eine statthafte Rechtsbehelf. Sie sollen aber in der Zulässigkeit weiterprüfen. Sowohl Widerspruch als auch nachfolgende Klage. Wir wissen aber nach § 42 Absatz 2 VWGO, ein subjektives Recht voraussetzen. Wir müssen Widerspruchsbefugnis, aber klare Befugnis vorliegen. Es müssen die Widerspruchsführer oder der Widerspruchsführer im vorliegenden Fall geltend machen können durch die angegriffene Maßnahme, die angegriffene Verwaltung sagt, in seinen Rechten, seinen subjektiv öffentlichen Rechten verletzt zu sein. Er muss sich also auf irgendeine Rechtsposition, die ihm zugewiesen ist, berufen. Eine solche Rechtsverletzung des Anton Bühner ist trotz der Entfernung von 1000 Männern auszuschließen. Um. Es besteht nämlich zumindest die Möglichkeit, wir haben schon gerade die Emissionsschutzrecht gehört, es gibt Umwelteinwirkungen. Die können auch weiter entfernt als nur 2 Meter stattfinden. Überall, wo Umwelteinwirkungen noch spürbar sind, ist man nämlich Nachbar. Können ihn in seinem Eigentum, Artikel 14 Grundgesetz betreffen, aber auch in seiner Berufsfreiheit. Also beim Eigentum, das wäre schön, wenn Sie rausfinden, kann ja gerade diese Zustellen seiner Landschaft und seines Einzugsbereich ein Eingriff in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb sein. Wenn ich ihm gerade also mit der Maßnahme seine Pumpen verbrenne, dann das also Eigentum, es ist jetzt möglich, aber der Beruf wird beeinträchtigt, weil durchaus eine Genehmigung eine berufsfähige Tendenz haben kann. Nicht nur sein, aber kann. Er kann somit, es kommt nur noch die Möglichkeit, er darf nicht ausgeschlossen sein. Er kann somit zumindesterweise so weit klar erheben. So, von übrigen Voraussetzungen in Frist vor wird im Sachverhalt nichts berichtet. Da können Sie also kurz darauf hinweisen, schriftlich oder zur behördlichen Niederschrift. Und innerhalb eines Monats nach § 70 Absatz 1 AWGO, geschrieben in der Musenspitze, AWGO eingereicht werden. AWGO 70 Absatz 1. Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn die Stadt, das waren schon Bündner, die Stadt Kuhlheim-Bayerfeld, fragt sich die Frage ab. Natürlich kann die auch Widerspruch einlegen, das ist klar. Das haben wir, das ist dieselbe Voraussetzung. Aber der kleine Punkt ist hier, in welchem Recht ist die Klage bzw. Widerspruch befugt? Wie wäre 42 Absatz 2 KWGO bei ihr anzumelden? Da haben Sie schon gesehen, was müssen Sie hier im Hintergrund wissen? Gemeinden sind keine Grundrechtsträger. Gemeinden sind ja Staat und Grundrechte sind Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat und nicht Meinung. Das heißt, diese schöne Herleitung mit 14 und 12, die passt bei den Gemeinden nicht. Aber es gibt eine andere Vorschrift im Staatsorganisationsrecht, die wir auch schon gesehen haben, und Gemeinden ein Recht einräumen, nämlich kommunale Selbstverwaltungsgarantie nach dem 28 Absatz 2 Grundgesetz, die auch alle Angelegenheiten der Selbstverwaltung der Gemeinden, und dazu gehört auch die Gestaltung des eigenen Gemeindegebiets, die Planungshoheit, nennt man das, mit umfasst. Die Gemeinde soll mitreden können, wenn da irgendwas in ihrer Landschaft gestellt wird. Muss das natürlich normalerweise mit den üblichen Formen machen, Rechnungsplan ausweisen, Bauungsplan machen, aber sie hat, und darum geht es ja bei uns nur, es ist die Frage, ob sie das im Ergebnis Erfolg hat, aber sie hat zumindest die Möglichkeit. Das heißt, eine Widerspruch der Gemeinde darf nicht als unzulässig abgewiesen werden, weil sie sich auf ihre kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Artikel 28 und 2 Grundgesetz, also schon sofort und die anhält. Fünftens, Rechtsnormen kann man nach einer Struktur- und Rechtsfolgenorientierung und deskriptiven Normen, konditional gefassten Normen und final gefassten Normen unterscheiden. Ordnen Sie die folgenden Rechtsvorschriften diesen Unterscheidungsgruppen zu. Das haben wir mal in den Dingern. Sämtliche Vorschriften, da müssen Sie einfach mal klären. Wird irgendwas kommen, was ich mir zufällig ausgesucht habe. Es müsste eigentlich 2 Termine geben. Sportwissenschaftler haben am meisten noch einen extra Termin. Da nehme ich 2 Klausuren hervor, deswegen kann ich noch nicht mehr sagen, dass ich mich gerade bei Ihnen dran genommen habe, aber dadurch, dass immer einige Schüler haben, aber nicht Skifahren müssen, in der Zeit, in der Klausur geschrieben wird, also verpflichtend Skifahren müssen, nicht irgendwo so ein Hobby, würde ich auch gerne machen, aber wir müssen das. Und das sozusagen Zwangsmaßnahmen ist, könnt ihr nicht zu unserer schönen öffentlich-rechtlichen Klausur kommen. Ihr bekommt dann immer einen extra Termin. Also, es wird da zwei Termine geben, wahrscheinlich zwei Termine abgegeben, jedenfalls habe ich zwei Klausuren abgeliefert. Und deswegen kann ich immer nicht genau sagen, was ich da so genommen habe. Aber vielleicht kommt ja noch was aus dem Luftverkehrsgesetz dran. Dann gucken Sie mal und da finden Sie die Vorschrift. Das 1 Absatz 2. Da lesen Sie plötzlich drin 1 Absatz 2. Und so weiter. Nee, Quatsch, Kreuz. Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselballone, Ballone, Drachen, Rettungsfallschirme, Flugmodelle, Luftsportgeräte, sonstige für Nutzung des Luftraums zwischen den Erdbewohnern und so. Aber Raumfahrzeuge nicht, Raketen auch nicht. Ach, die gelten nur, sobald sie sich im Luftraum befinden, also nicht im Orbit. Okay, was ist denn das? 1 Absatz 2. Luftfahrzeuge sind nicht. Es geht nicht. Es wird was beschrieben. Es geht um eine Berufsbestimmung. Es geht um Definition, deskriptiv. 8 Absatz 1. Flughäfen sind Landeplätze mit beschränktem Bauschutzbereich nach § 17 dürfen nur angelegt, bestehen nur geändert werden, wenn der Plan nach § 10 vorher festgestellt ist. Es geht also um das Anforderung einer Planfeststellung. Wissen Sie, das ist das, was ich Ihnen gesagt habe, in dem Sonderverwaltungsverfahren in § 74 oder § 71 verfolgende, das ist Verfahrensgesetz geregelt. Was ist denn das? Dürfen nur angelegt werden, wenn der Plan festgestellt wurde. Wenn dann Schema konditional gefasst sind. Sie werden also in der Klausur herausfinden, wenn dann Schema eine Bedingung wird gesetzt, die eine Rechtsfolge hervorruft, dass das eine konditional gefasste Norm ist. Schauen wir mal in den 19d rein. Das sagt mir uns Schönes. Barrierefreiheit. Aha. Unternehmer von Flughäfen haben für eine gefahrlose und leicht zugängliche Nutzung von allgemein zugänglichen Flughafenanlagen, Bauwerken, Räumen und Einrichtungen durch Fluggäste Sorge zu tragen. Dabei sind die Belange von Behinderten und anderen Menschen besonders zu berücksichtigen. Was ist das? Auf Deutsch, bist du Unternehmer, ist dein Ziel, behindertengerechte Toiletten einzubauen. Also ist es eine finale Norm, die gibt ein Ziel vor. Alles hat auf dem Flughafen behindertengerecht, barrierefrei zu sein. Ich habe ein Ziel, nicht wenn und dann und auch nicht eine Beschreibung, sondern ein echtes Verhaltensgebot. Baust du irgendwas, dürfen solche Stufen nicht drin sein. So einfach ist das geregelt. Oder, also wenn ihr ein blinder Dozent wäre, ja, da hat die Gefahr, dass er runterstürzt. Das ist selbst schon als Nicht-Blinder passiert, in der Vorlesung letzten Jahr. Man ist ja manchmal im Rage und erzählt und plötzlich macht es Plumps. Ich bin mehr auf die Zuhörer konzentriert, seitdem komme ich nicht mehr in die hier vor. Ich schwanze mich, trotz dieses Tragbaren zu laufen, an mir im Mikrofon. Also genau so. Sie werden genauso bei Klausur die Frage bekommen, wenn Sie einfach mal das Gesetz anschauen und dann zuordnen. Dann weiß ich, ob Sie die Struktur für Rechtsbruch kapiert haben. Weil das brauchen Sie für die Auslegung. Wenn Sie später in irgendein Gesetz reinplatzen, müssen Sie sich selbst und nicht erschließen können, worum es geht. Und das merken Sie, indem Sie das, was ich hier gepredigt habe, ein bisschen verinnerlicht haben. Und ob Sie es verinnerlicht haben, prüfe ich gerade ab. Erläutern Sie kurz, sechste Frage, in Stichworten unter welchen Voraussetzungen auch Geschäftsräume als Wohnung im Sinne von Artikel 13 Grundgesetz geschützt werden. Wohnung und Geschäftsräume, das ist was Sie ganz richtig brauchen, wenn Sie später eine Steuer hinterzogen haben oder eine Geschäftssteuer hinterzogen haben, wenn Sie irgendwo ein Kartell gebildet haben, eine illegale Absprache getroffen haben, wenn sie irgendwo zu viel Abgas in der Luft gepustet haben und irgendwie Umweltstraftaten passieren, stehen plötzlich grüne Autos oder blaue Autos und im Werkstor und sagen, heute mal alle Computer abfahren. Alles geht und nichts. Dann ist schon für Sie interessant, dürfen die einfach so hereinspazieren oder brauchen die Durchsuchung ist ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss. Brauchen Sie nur, wenn es eine Wohnung wäre. Und schon wissen Sie, ja, das ruhig. Wir müssen erstmal uns den Beschluss bringen. Dann müssen Sie erstmal draußen warten. Lesen Sie erstmal durch. Gucken wir mal. Und damit die Emissionen weiter reinkommen, übrigens gilt das auch für Betretungsrechte. Also Betretungsrechte müssen aber gesetzlich eine Ermächtigung haben, wenn es eine Wohnung ist. Ist eben wichtig, zumindest alle Räume erkennbar, visuell wahrnehmbar, der allgemeinen Zugänglichkeit entzogen sind. Es reicht, wenn da oben Stopp steht oder eine kleine Barriere ist, ein Jägerzäunchen. Es muss aber irgendwie erkennbar sein. Bis dahin Öffentlichkeit, bis dahin Nicht-Öffentlichkeit. Und zur Stelle des Privaten, dem zum Wirkens gemacht werden, also auch nicht der Öffentlichkeit, nicht zugänglich sind, sondern eben des Privatbereichs des Unternehmens zu gehören. Subjektive Bestimmung der Räume und objektive Erkennbarkeit muss also gegeben sein, die beiden Weisen, die ich genannt habe, und es muss also kein Schutz für allgemein zugängliche Räume während der Öffnungszeit. Wenn das gegeben ist, sind Gewerberäume Wohnungen. Das war also nicht Betriebsparkplatz zum Beispiel draußen, da ist kein Wohnung. Das ist nicht der feststehende Merkmal, stelle des privaten Wohnens. Es muss also im privaten Bereich zuordnet sein. Der Privatparkplatz, der irgendwie eine Nummer steht, ist irrelevant. Aber es ist durchaus so sein, das ist ein Bereich, wo andere in dem anderen entzogen sind, der Öffentlichkeit entzogen sind, auch dem Staat entzogen sind. Und dann hat es denselben Schutz als Unternehmer wie ein Wohnungsinhaber. Siebtens, sagt Schreit, durch die Regulierung des Sächsischen Hochschulgesetzes soll die interne Hochschulstruktur geändert werden. Anstelle der jetzigen Selbstverwaltung soll ein zentralistisches System entwickeln und eine Universitätsmanager als Leitungsspitze haben. Der Hochschule, der die Hochschule nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten führen soll. Die bisherigen Fakultäten sollen abgeschafft und in unselbstständigen Fachbereiche umgewandelt werden. Nur noch nach Angebot und Nachfrage sollen Studienfächer angeboten und Forschung drin. Das klingt eigentlich super. Könnte manche auf den Gedanken kommen, sowas zu machen. Endlich mal sinnvoll gemanagt. Endlich den Leuten, die studieren, nicht so viel Zeit geraubt durch unsinnige Vorlesungsplanung. Wäre eigentlich mal toll. Aber die Fakultät Eingeweihte Kunst Schneeberg, eine Fakultät der Westsächsischen Hochschule Zwickau, ist mit dieser Neuregelung nicht einverstanden. Erläutern Sie, ob sich die Fakultät auf Rechte aus der Verfassung berufen kann, um die gesetzlichen Einschränkungen abzuwehren. Erläutern Sie, ob sich die Fakultät, aus Rechte aus der Verfassung, also es geht erstmal um die Verfassung. Sie haben einen Irrer. In Ihrem Ding hier, was eine Verfassung, nämlich das Grundgesetz. Also wissen Sie schon, es geht um was aus dem Grundgesetz. Dann fangen Sie schon mal an, was machen denn so die Universitäten, was treiben Sie so die Hochschulen? Aha, das kann die Wissenschaftsfreiheit sein, Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und dann fällt Ihnen die Schuppen in die Augen. Dieses Grundrecht ist ein besonderes. Normalerweise sind ja Grundrechte Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat. Der Staat selber und seine Einrichtungen können sich nicht nach Grundrecht nehmen. Aber bei Artikel 5 Absatz 3 ist es anders. Solches Grundrecht, bei dem ausnahmsweise auch staatliche Hoheitsträger berufen können, wenn sie dem grundrechtlich geschützten Lebensbereich zugeordnet sind, quasi Sachwalter des geschützten Grundrechts sind. Also das Grundrecht nicht gedacht werden kann, oder die Hochschule, die staatliche Stelle nicht hinweggedacht werden kann, obwohl das Grundrecht eigentlich unsinnig würde. Und dann fällt Ihnen ein, ja, ihr könnt jetzt also die Wissenschaftsfreiheit in Betracht kommen. Problem ist nur, die würde also theoretisch auf die Hochschulen zugreifen, aber können Sie auch Fakultäten darauf berufen? Auch wir sehen ja auch Organteile, auch Teile haben die Wissenschaftsfreiheit. Die für selbstständigen Einrichtungen, die für sich selbst schon einen eigenen Organismus bilden und selber Wissenschaft in ihrem beschränkten Bereich machen, dürfen sich auch zur Wehr setzen. Müssen wir aber prüfen, ob diese Wissenschaftsfreiheit natürlich, nachdem wir wissen, personeller Schutzbereich eröffnet, ist auch der sachliche Schutzbereich eröffnet. Der sachliche Schutzbereich ist die universitäre, also die Ausübung der Wissenschaftsfreiheit. Es geht um freie Betätigung der Wissenschaft. Aber ohne Bevormundung des Staates. Und ohne Bevormundung des Staates heißt, sich selbst verwaltende Wissenschaft. Eine staatliche Einrichtung, die also die Wissenschaft nach eigenen Bedürfnissen, nach eigenen Wissenschaftserfordernissen durchführt. Und dazu gehört eben auch Selbstverwaltung, Selbstorganisation. Und dementsprechend kann sich hier in dem vorliegenden Fall zumindest die Fakultät insoweit wehren. Mit Abschaffung könnte es sich normalerweise nicht wehren, aber insofern wehren, als man sie selbst eigentlich bestehen lässt, aber zu einem Erfüllungsempfänger. Selbstverwaltung einfach abschafft. Es geht gar nicht um die Abschaffung der Fakultät, es geht in Wirklichkeit um die Gleichschaltung der Hochschule, in der eine Selbstverwaltung der Fachbereiche nicht mehr vorgesehen ist, sondern zentralistisch einer vorgeben, was gemacht wird. Genau das ist das Wissenschaftsgesetz des Grundgesetzes. Wissenschaft soll frei machen. Ich glaube, das war fordernd. Ich darf auch bestimmte Dinge in die Richtung bringen, aber ich muss trotzdem Freiräume schaffen. Es darf nicht einer nach wirtschaftlichen Gesichtspunkt, was viel bringt, wird gemacht. Hätten wir schon keine Afrikanistik mehr oder keine, was gibt es denn hier? Eine Orchideenfläche. Soziologie. Kunstgeschichte genauso, der war nur unter voll Hörsäle. Wenn Sie arbeitslos, wenn Sie zwar schöne Bilder anschauen wollen, aber nicht sind aber liegen wollen auf der Kunstgeschichte. Könnte man jetzt anschauen, wir brauchen nicht so viel Museen, wir haben drei Museen da, in der Freistaat Sachsen brauchen, da müssen wir nicht drei Museen drin lassen. Aber so ist es eben nicht. Oder wer macht denn, wir haben ja Ägyptologie, haben wir auch hier von mir. Wir haben ja studiert schon sowas. Also es ist schon richtig, was soll denn das studieren? Ich wollte nur sagen, dass wenn man jetzt ausgeht, kann man mit Geld verdienen. Und trotzdem ist es wichtig, weil die Forschung und Wissenschaft funktioniert eben so, dass ich nicht sage, was Geld bringt, mag ich, sondern ich muss eben auch Dinge tun, die eben das Lied vor, aus Liebe, aus Neigung, aus, ich weiß nicht, eigentlich mit einer starken Forderung. Ich muss mir auch Dinge suchen können. Und es geht keine Weitergabe. Es hätte nie jemand Atome oder Atomphysik erfunden, wenn er vorgegeben gehabt hätte, er hat sich nur mit Elektrizität zu beschäftigen oder mit Dieselmotoren. Weil das damals vielleicht im 19. Jahrhundert der Schreiber, wobei das eben nicht vorgegeben geschrieben war, gab es Leute, die der Kaiser Wilhelm Gesellschaft, heute die ganze Banggesellschaft, plötzlich geforscht haben und herausgefunden haben, man kann die Atome auch spalten. Weil das freiwillig versuchen kann. Und diese Freiheit ist es. Keine Vorgabe verbinden. Da haben Sie das jetzt kapiert? Und schon haben Sie alle Punkte 5. Sie müssen ein bisschen mehr schreiben, das sehen Sie ja im vielen Blatt Papier. So, Sachverhalt 8. Der chinesische Staatsangehörige, Bo Yibo, ich weiß nicht, ob das so geschrieben wird oder so ausgesprochen wird, ich kann kein Chinesisch, der vietnamesische Staatsangehörige Tung, naja, Sie wissen schon, der israelische Staatsangehörige Moshe Benjamin hat in 2001 in Köln in der Rechtsform einer Gesellschaft, bürgerlichen Rechts, BGB-Gesellschaft für alle, die das wissen, ein Export-Import-Unternehmen gegründet, nämlich die Rote Sonne Südostasien GmbH. Und man sieht so kleine Maros und rote Sterne und irgend sowas. Einige Jahre später hat die Gesellschaft ihr Büro nach Hongkong, jetzt wissen wo das ist, Volksrepublik China, verlegt. von dem aus auch sämtliche Geschäfte der Gesellschaft abgewickelt werden. Als der TUM im Januar 2010 aus Indien kommend am Flughafen Dresden in die Bundesrepublik Deutschland einreist, beschlagnahmte deutsche Zoll die von ihm mitgeführten Waren, weil sie angeblich gegen EU-Einfuhrbestimmungen verstoßen und außerdem unerlaubte Nachahmungen von in der EU geschützten Markenwaren seien. Gegen Beschlagnahmemaßnahmen, die sich in der Gesellschaft politisch zur Wehr setzen, ist dies zu meinen, die Gesellschaft sei ja das Eigentum im Grundgesetz geschützt. Da haben wir schon den ganzen Trend. Es braucht auch nicht prüfen, ob EU-Zollvorschriften erwähnen. Sie brauchen nicht prüfen, ob hier gegen irgendein Marktbereich verstoßen wird, was natürlich auch durchaus EU-Recht sein könnte. Diese Vorschriften finden Sie nur zum Teil hier drin und haben ja als besonderes Verwaltungsrecht heute gerade nicht behandelt. Aber es steht, eine Bezugnahme auf Eigentum. Kann man in einem Prozess, in dem man geprüft wird, gegen welches Recht können wir verstoßen werden, worauf kannst du dich berufen? Hast du eine Rechtsstellung inne, die dich überhaupt berechtigt, sowas zu tun? Können Sie sich irgendwie wehren? Jetzt ist es so, erläutern Sie, ob sich die rote Sonne Südostasien-GmbH und Rechtsstaat oder zu den Behörden tatsächlich auch auf Grundrechte berufen kann und ob gegebenenfalls ein Grundrecht verletzt ist. Eine vollständige Grundrechtsprüfung ist gegebenenfalls hilfsbedarf nicht vorzunehmen. Das ist jetzt offensichtlich eine ziemlich unbarbare Frage. Jetzt gibt es sie kommt da. Grundrechte gelten nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, so fangen Sie an, auch für inländische juristische Personen. Sie haben Grundrechte gebraucht, soweit Sie Ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Ich stelle Sie allerdings das Problem, dass Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz von juristischer Person spricht und juristische Personen an sich Gesellschaftsrecht, vollrechtsfähige Erscheinungsformen, Gesellschaftsformen meinen. Aber nicht nur teilrechtsfähige. Eine BGB-Gesellschaft, wie Sie in diesem Jahr schon gehört haben, ist aber keine vollrechtsfähige keine vollrechtsfähige Gesellschaft, weil dort ja immer noch die Gesellschaften mithaften und nur teilrechtsfähige Einheit. Also keine juristische Nation mit Sicherheit. Allerdings, Artikel 19 Absatz 3 erweitert dahingehend ausgelegt, dass, wenn man russische Personen, damit auch Kapitalgesellschaften schützen, auch natürliche Personen, dann muss man das Mittelding auch schützen, nämlich nur Teilrechtsfähige Personengesellschaften und die BGB-Gesellschaften. Also grundsätzlich würde sie unterfallen. Fraglich ist aber, ob diese rote Säule Südostasien-GmbH auch eine inländische juristische Person ist. Also eine inländische Rechtsträger, die man berufen könnte. Dann kann sie sich auf innerstaatliche Grundrechte berufen. Würde man nur auf die Rechtsform abstellen, wäre die GbR in jedem Fall eine inländische juristische Person. Die ist nämlich hier gegründet worden und wird sich an den ursprünglichen Gesellschaftsvertrag deutsches Recht vereinbart. Aber uns wurde auch schon die BGB Gesellschaft entsprechen, wenn man also auf die Gründungsort abstellen würde. Der herrschende Meinung ist aber, tatsächlich Verwaltungssitz, so eine Sitztheorie maßgeblich. Es kommt darauf nicht an, in welcher Rechtsform jemand daherkommt, sondern ob er seine Verwaltungsfähigkeit auch im Inland ausübt, ob er auch inländisch überhaupt was tut. Und da haben wir gelernt und gesehen, dass hier der Sitz und die gesamte Verwaltungstätigkeit nach China verlegt wurde. Damit wird aus der GbR auch, wenn die vielleicht in China anders bezeichnet würde, wird daraus eine ausländische juristische Person, die fällt nicht mehr in den Schutzbereich 19.3. Jetzt haben wir hilfsweise etwas stehen. Gegebenenfalls hilfsgutachten, das wäre hier die Prüfung zu Ende. Will ich auch von Ihnen noch wissen, was wäre denn, wenn wir unterstellen würden, sie wäre eine in der juristischen Person. Nur für diejenigen, die erste Frage falsch beantworten und die ersten Teil falsch beantworten, ist jetzt die Chance, da noch Punkte zu finden. Und dann wäre die Frage, ob Sie sich auf Eigentum berufen können. Schutzbereich der Eigentumsgarantie ist also jede normative Ausgestaltung zu der Rechtsposition. Das ist auch Sacheigentum. In der Einschränkung wäre ein Eingriff. Da aber scheinbar allein zwei Eigentumsgarantien zwischen Enteignung einerseits und inhaltlichen Schrankenbestimmungen andererseits. Aber jeder von diesen beiden ist bei einem Eingriff, muss man mal zuordnen, was es hier ist. Kann durchaus vertreten, es sei eine Enteignung, die Wegnahme, wenn sie also so bezeichnet ist. In Wirklichkeit ist das auch nicht, sondern es ist in Wirklichkeit eine inhaltliche Schrankenbestimmung. Daher nämlich das Eigentum von vornherein in dieser Rechtsordnung der Beschränkung unterliegt, zum Beispiel nicht gegen EU-Vorschriften zu verstoßen oder eben eine Eigentumsposition an Waren, die andere Marken und andere Eigentumspositionen verletzen, von vornherein bei uns die möglich sind. Das heißt, wenn ich sage, das Eigentum entsteht in Deutschland gar nicht in der Form, wie es, wie man sich das denkt, wenn es eben mit einem Defekt des Rechtswidrigseigentums ist. Also von vornherein der Einfuhr gar nicht vollwertig geschütztes Eigentum. Und deswegen ist diese Bestimmung, die Waren kann man auch beschlagnahmen und sicherstellen und gleich auch gegebenenfalls vernichten, ist eben keine Enteignung, sondern in Wirklichkeit eine Ausgestaltung der inhaltlichen Schrankenbestimmung. Es gibt eben in Deutschland kein anerkanntes Eigentum, das gewerbliche Schutzrechte verletzt. Das ist die Besonderheit. Eigentlich Begriff ist ja kein fester, sondern wird durch den Inhalt der Gesetzgebung erst ausgestaltet. Da haben wir so eine Schadenbestimmung. Tja, und wenn die Voraussetzungen gegeben wären und man nämlich hier in dem vorliegenden Fall verhältnismäßig handeln würde, wäre auch so ein Eingriff gerechtfertigt. Ich fand, dass die Verhandlungssätze also irgendeinen Grund in Sachen Grundvoraussetzungen, so die inhaltliche Schadenbestimmung so auszugestalten. Damals in alten Eigentumspositionen. Rechte Dritter, die nämlich zum Beispiel gewerbliche Schutzrechte an einem bestimmten Aussehen haben, die eben selber die Markenrechte haben, das ist selbst eine Eigentumsposition, die werden dann geschützt. Also hier würde man sagen, laut zur Eingriff wäre theoretisch verfassungsrechtlich gerechtfertigt, wenn die Voraussetzungen zutreffen. Eigentumsverletzung nein. Wir können aber noch in Betracht kommen, ob man hier die Berufsfreiheit prüft. Und dann könnte die Berufsfreiheit vielleicht mal ansprechen, ob das hier irgendwo eine Beschränkung des Berufes ist. Ja, Beruf liegt hier aus. Die Frage ist, das auch ein Beruf, auf den Sie sich berufen können? Deutschen Grundrecht kommen Sie hier schnell nach dem deutschen Grundrecht. Da kann der Beruf eigentlich nicht greifen. Wenn ich das trotzdem annehmen würde, müsste man schauen, ob hier dieser Angriff eine berufsregelnde Tendenz hat. Aufgrund des Gesetzes kann man in die Berufsfreiheit eingreifen. Dann würden Sie feststellen, ja, hier muss ich eine Drei-Stufen-Theorie. Die Drei-Stufen-Theorie sagt, also nur noch eine Art und Weise, sobald es sich den Zugang betrifft, ist für vernünftige Erwägung des Allgemeinwohls als niedrigster Stufe gerechtfertigt, für die vernünftige Erwägung des Gemeinwohls gäbe es hier kleine Marktrechte geschützt, also zulässig. Und dann könnten Sie für ganz gute zum Schluss noch kommen, das ist aber schon, der Lösung gibt es auch nicht mehr drin, dass Sie auf den Gedanken kommen, er unabhängig davon, gibt es ja die sogenannte Adressatentheorie, die ja unabhängig von diesem Lex Specialis Grundrechten zumindest von der Verletzung irgendwo in der allgemeinen Handlungsfreiheit bejaht, an dieser Warngröße in der allgemeinen Handlungsfreiheit. Wäre zwar betroffen oder fällt aber der verfassungsmäßigen Ordnung. Verfassungsmäßige Ordnung als Schranke beinhaltet alle Rechtsvorschriften, die legal zustande gekommen sind, davon können Sie ausgehen. Insofern wäre also auch hier der Eingriff gerechtfertigt. Schön, dann haben Sie das hier hingeschrieben, haben hier 7 Punkte verdient und rasen weiter zur nächsten Frage 9. Zeigen Sie ein Regelungsbeispiel im Grundgesetz, in dem das Sozialstaatsprinzip zum Ausdruck kommt. Ich habe nur eins geschrieben. Dafür stand aber 2 Regelungsbeispiele. Ein Regelungsbeispiel. Ja, wo steht denn das Sozialstaatsprinzip mal drin? Da müssen Sie im Grundgesetz ein bisschen sich auskennen, wie überlegt man denn das Sozialstaatsprinzip. Da geht es auch um die sozialen Voraussetzungen des menschlichen Überlebens zum Beispiel. Der Staat soll sozusagen sich um den Wohl und das Wohlfür sorgen, sagen wir mal. Und schon merken Sie ja an diese Vorschriften, die darauf abzielen, dass der Staat dies kann und möglich macht. Sind natürlich ein Ausdruck. Artikel 20 Absatz 1, das ist auch so ein sozialer Rechtsstaat. Artikel 14 Absatz 2, Diese allgemeine, zu sagen, allgemein wurde des Eigentums, Eigentum verpflichtet, muss zum Wohl der Allgemeinheit. Also der Eigentümer, der ihn hat, muss das trotzdem so ausüben, aber zum Zahlungsgesichtspunkt gilt. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Benachteiligungsverbot für Behinderte, 6 Absatz 4 Fürsorgeanspruch der Mutter, 6 Absatz 5 Gleichstellung nicht ähnlicher Kinder, 7 Absatz 4 Satz 3 Sonderungsverbot nach Besitzverhältnissen bei Privatschulzulassung. Also in versteckten Stellen muss man das sehen. Da steht drin, ich darf nur eine Privatschule aufmachen, also eine freie Schule, wenn die auch Arme besuchen dürfen. Da steht im Grundgesetz so drin. Was ist denn das? Ich sah es als eine Vorschrift, die den Sozialstaat umsetzen soll. Keine Schule für Reiche. Keine Sonderschule für Reiche. Das ist doch was Soziales. Dann die ganzen Gesetzgebungskompetenzen. Gesetzgebung zur Versorgung Kriegsbeschädigter. Hinterbliebener und Fürsorge ehemaliger Kriegsgefangener. 71 Absatz 1 und 13 im Grundgesetz. Sie können das beliebig fortsetzen. Daher müssen eins, wenn Sie zeigen, dass Sie kapiert haben, was das Sozialstaatsprinzip ist. Oder vielleicht kommt noch was anderes dran: Bundesstaatsprinzip oder Rechtsstaatsprinzip. Daher nur eins, wenn Sie zeigen, dass Sie das also verstanden haben, was Rechtsstaatsprinzip zum Beispiel ist. Zehntens. Erläutern Sie kurz, wer für folgende Angelegenheit die Gesetzgebungskompetenz hat: Regelung der Rechtsverhältnisse in Altenpflegeheimen. Aha, wir sind wieder im Grundgesetz zugange und gucken, und wichtig, dass Sie später wissen, an wen müssen Sie sich wenden, wenn Sie in welchen Gesetzessammlung gucken, sind Sie in der Landesrechtlichen oder in der Bundesgesetzessammlung, wenn Sie nicht wissen, wo. Gucken Sie in der Bundesgesetzessammlung drin oder auch in der Landesgesetzessammlung. Oder wenn Sie schauen und haben das Problem, dass Sie Lobbyarbeit machen müssen und irgendeinen Gesetzgeber bezeugen wollen, für Sie, für Ihre Branche etwas Gutes zu tun, macht es keinen Sinn, beim falschen Gesetzgeber zu klopfen. Da werden Sie doch links wieder raus und werden belächelt. Deswegen ist diese Vorschrift im Grundgesetz schon ganz gut, wenn man weiß, wer hat denn für irgendwas Gesetzgebungskompetenz. Oder wenn Sie sich im Bundestag wählen lassen, ist auch ganz gut zu wissen, was Sie dürfen. Regelung der Rechtsverhältnisse in Altenpflegeheimen. Und da müssen wir mal suchen, wo sind denn die Altenpflegeheime, Heime irgendwo geregelt. Und da stellen Sie fest, ja, hier ist in der konkurrierenden Gesetzgebung, haben wir ausschließlich Gesetzgebung an, schulen Sie mal alles schnell durch und da finden Sie so schnell erstmal nichts. Und dann gucken Sie und stellen fest, dass Sie hier im Katalog die 74 schnell mal abspülen und dann senken Sie, naja, was ist das? Altenpflegeheim ist irgendwas mit öffentlicher Fürsorge, Nummer 7. Aber ohne das Heimrecht. Da fällt Ihnen sofort ein, was gilt, wenn eine konkrete Gesetzgebungskompetenz des Bundes aber nicht begründet ist. Und bleibt es bei der Generalklausel Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz, dann sind die Länder nämlich vorrangig zuständig. Also Sie haben gelernt, wenn im Grundgesetz nichts geregelt ist, dann gilt immer Länderzuständigkeit. Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz. Das heißt also, wenn im Grundgesetz den Bund nicht eigentlich ausnahmsweise, also nicht in diesen umfangreichen Katalogen, ausdrücklich eine Gesetzgebungskompetenz hinzugewiesen ist, dann wissen Sie, wenn also nichts zugunsten des Bundes vorhanden, dann die Länder. Und so haben wir das hier. Eigentlich öffentliche Fürsorge, ja, aber durch Klammerzusatz ist das Heimrecht wieder rausgenommen worden. Diese Neuerung seit 2009 der Föderalismusreform haben die Länder plötzlich sich irgendwelche Zusagen sprechen lassen. Das Heimrecht, ursprünglich mal ein Heimgesetz des Bundes, ist jetzt durch Heimgesetz der Länder abgelöst worden. Benennen Sie zwei Grundfreiheiten aus dem europäischen Gemeinschaftsrecht und Angabe Rechtsgrundlage. Zwei. Fehlerliche Klausur. Frau Stoller hat mir das sogar mal unterstrichen. Für Leute, die nicht richtig lesen. Merke. Grundfreiheiten sind die wirtschaftlichen Grundfreiheiten, keine Grundrechte. Hälfte von ihnen wird das wird auch die Falle sein. Aber ich will eben Grundfreiheiten, nicht die Grundrechte. Frage ich nach europäischen Grundrechten, kann auch noch was sehen. Also nach europäischen Grundrechten fragen, dann schreiben Sie mir das, was möchte ich bitte nicht hin. Wenn ich nur nach Grundfreiheiten frage, wo sind die wirtschaftlichen und diese Wirtschaft, die zur Durchsetzung des gemeinsamen Marktes vorhandenen Wirtschaftsfreiheit. Freie Fahrt für freie Unternehmer. Und das ist das Diskriminierungsverbot, Artikel 18a EUV. Die Freiheit die Grundfreiheit des freien Warenverkehrs, Artikel 28 verfolgende AEUV, die Arbeitnehmerfreizügigkeit, Artikel 45 AEUV, Niederlassungsfreiheit, Artikel 49 AEUV, die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs, Artikel 56 AEUV, die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs, Artikel 63 AEUV, die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau, Artikel 157 AEUV, der Zugang zu amtlichen Dokumenten von Europaparlament, Rat und Kommission, Artikel 15 AEUV. Zwei schreiben Sie fort. Zwölftens. Dem Unternehmen Metallica haben wir ja zunächst die Erteilung einer gesundheitlichen Genehmigung. Für eine Genehmigung dürfte die Lackiererei versagen. Erst nach mehreren Jahren Rechtsstreit wird der zuständige Landkreis verpflichtet, die Genehmigung zu erteilen, weil die Abwendung rechtzeitig war. Die Erteilung der Genehmigung möchte Metallica Farben geben, wir haben den Schadensatz für den Verzögerungsschaden, nämlich den Beginnausfall des Rechtsstreits. Erläutern Sie kurz, ob es eine Anspruchsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch gibt. Nennen Sie gegebenenfalls morgen. Ja, es gibt eine Anspruchsgrundlage für Falsches, für Unrechtshaftung des Staates. Nennt man im Rahmen der Staatshaftung die sogenannte Amtshaftung des Tatbestands, § 839 Absatz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 des Grundgesetzes, weil es eine Haftungsvorlage auf den Staat gibt und nicht der Beamte selbst haftet. Voraussetzung ist für die Amtshaftung, dass eine drittgerechtigte Amtspflicht durch den handelnden Beamten verletzt ist. Drittgerechtigte Amtspflicht ist eine Amtspflicht, die gerade im Schutz des Einzelnen liegt. Einzelne muss also den Schutzbereich, also den Drittschützen der Amtspflicht sein. Und diese muss verletzt sein. Das, da wollen Sie ein bisschen fantasiereich sein, es gibt unheimlich viele Amtspflichten, die so erfunden wurden. Natürlich, rechtmäßiges Behördenentscheiden bei Genehmigungen, auf die man normalerweise einen Anspruch hat, also wo ein sogenannter präventiver Erlaubnisvorbehalt nur vorgeschaltet wurde. Wir haben ja Gewerbefreiheit, wir haben ja Freiheit, zum Beherrschen tätig werden, Eigentumsgründe. Daraus folgt, dass man normalerweise alle Voraussetzungen vorliegen, aber einen Einspruch darauf hat. Deswegen sind diese emissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, das sind in Wirklichkeit nur präventive Erlaubnisvorbehalte oder Genehmigungsanspruch mit präventiven Erlaubnisvorbehalten. Dienen also nur noch Präventivkontrolle. Und dementsprechend in diesem Schutzbereich, dass man eigentlich auf diese Genehmigung und die Voraussetzung vorliegen, einen Anspruch hat, folgt natürlich, dass der Sachbearbeiter die Anspruchsvoraussetzungen auch rechtmäßig zutreffend und auch schnell zu beantworten hat. Wenn er das eben nicht gemacht hat, haftet nicht der Beamte, sondern der Staat. Wenn das vorsätzlich nur fahrlässig getan hat, Fahrlässigkeit genügt, im Fall ist eine Haftungseinschränkung, aber erst einmal Schulden dürfen vorliegen und so ist diese Anspruchsform gegeben. Sie müssen da nicht so viel mehr schreiben, weil Sie hier erläutern Sie kurz, ob es eine Anspruchsgrundlage gibt. Sie müssen nicht den ganzen Fall ausrechnen, um zu machen, sondern es geht nur vor allem darum, die Anspruchsgrundlage mit dem Wesensgrund kennen. Deswegen befinden Sie bei dieser Klausurfrage auch nur zwei Punkte. Aber ich finde, dass Sie eben beide, übrigens auch beide anspruchsbegründende Normen sind die Normen, die aus verschiedenen Anspruchsnormen des Landgesetzes finden und hinschreiben. Nummer 13, erläutern Sie kurz, was der Verwaltungsakt vorliegt. Ach, das ist jetzt nochmal zurück zum Anspruch der Klausur, Punkte verschenken. Hier geht nochmal so richtig schön, wenn man so richtig in die Punktekiste reingegriffen. Schreiben Sie hin, § 35 Satz 1, Verwaltungsverfahrensgesetz. Wenn eine Behörde gehandelt hat, also eine Stelle, die öffentliche Aufgaben wahrgenommen hat, diese eine hoheitliche Maßnahme getroffen hat, also alle Maßnahmen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, zur Regelung, und zwar mit Setzen einer Rechtsfolge, eines Einzelfalls, also konkret individuell, und unmittelbar vor Rechtswirkung nach außen. Wenn ich alles mit dem Gesetz ablesen, wenn ich die Erläuterung kurz oben auf Klammern schreibe, da kriegen Sie schon mal drei Punkte des Abschreiben des Gesetzes. 14. Frage. Erläutern Sie kurz einen typischen Ermessensfehler. Einen. Und dann nur einen Punkt. Beispiel. Ermessensnichtgebrauch oder Ermessensüberschreitung. Die Behörde, ich muss erläutern. Sie müssen schon eine Angabe machen, nicht nur einfach nennen, sondern erläutern. Die Behörde macht von eingeräumten Ermessen gar keinen Gebrauch. Verkennt also zum Beispiel, dass sie mal ermessen hat. Nächste Möglichkeit. Ermessensüberschreitung. Die Behörde wählt eine Rechtsfolge, die gar nicht mehr vom Rahmen der Ermessensvorschrift gedeckt ist. Oder nächster Ermessensfehler, Ermessensfehlgebrauch. Die Behörde lässt sich von Gesichtspunkten leiten, die mit der ermessenseinräumlichen Norm gar nichts zu tun haben. Das ist gar nicht mehr pflichtgemäß. Es geht gar nicht mehr um den Sinn und Zweck dieser Norm, sondern andere Gründe spielen die Ermessensleitung eine Rolle. Oder letztes Verstoß gegen Grundrechte, die Ermessensbetätigung darf ja nie Grundrechte verletzen. Nur als Ermessensohn ausüben von mehreren theoretischen Möglichkeiten, ist keine Grundrechtsverletzung vorliegt. Die Magisterpreu Erzgebirgs GmbH aus Oberschreibe möchte an einem neuen Standort eine Brauerei errichten. Durchschnittlich sollen dort im Vierteljahresdurchschnitt täglich 400 Hektoliter Bier produziert werden. Zeigen Sie, ob eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich ist und gegebenenfalls welches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist. Was schreiben Sie? Nach § 1 und 2 für den BÜMSCH sind nur solche Anlagen nach dem BÜMSCH gemäß § 4 genehmigungspflichtig, die im Anhang zur, die im Anhang 1 der vierten BÜMSCH ausdrücklich genannt sind. Für die das alte Recht haben, schreiben unter solche Anlagen nach dem BÜMSCH genehmigungspflichtig, die im Anhang zur vierten BÜMSCH in den Spalten 1 oder 2 ausdrücklich genannt werden. Die Brauerei findet sich unter Abschnitt Ziffer 7 Nahrungsmittel und zum Anhang. In Ziffer 7.27 eine Regelung. Gucken wir mal rein. Danach bedarf einer Vollgenehmigung, die unter Ziffer 7.27.1 mit Buchstabe G gekennzeichnete Brauerei einer Produktionskapazität von 3000 Hektoliter oder mehr am Tag, beziehungsweise 6.000 Hektoliter, hier oder mehr je Tag, weil sie Anlage an nicht mehr in 90 aufeinanderfolgenden Tagen betrieben, also die sozusagen Halbjahres-Bierproduktion, dann müssen es 6.000 Hektoliter sein. Haben wir nicht. Hier geht es bloß um 400. Also eine Vollgenehmigung brauchen wir nicht. Aber Punkt 27.2 ist einschlägig, nämlich vereinfacht die Genehmigungsverfahren, damit auch die Genehmigungspflicht bestimmt wird, die Brauereien, die 200 Hektoliter bis weniger als 3000 Hektoliter herstellen. Also zwischen 200 und 3000 Hektoliter Tag. Und was ist, jetzt ein bisschen Mathematik, Sie brauchen keinen großen Rechner. Was ist, wenn Sie 400 Hektoliter haben? Dann liegt das genau zwischen. Bitte aber, es liegt zwischen 200 und 3000. Also ja, emissionsrechtliche Genehmigung ist erforderlich, und zwar ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren. Sechzehntens. Jetzt haben Sie es bald geschafft in Ihrer Klausur. Der zuständige Sachbearbeiter Gebietslage des Landratsamtes Erzgebirgskreis in Annaberg, erhält vom Finanzamt die Mitteilung, dass das im Kreisgebiet ansässige Busunternehmen Rentfichten Express, Inhaber Rudi Friedler, eingetragener Kaufmann, schon seit geraumer Zeit keine Umsatzsteuer abführt, verteilt die Barber GmbH mit, dass erhebliche Rückstände bei den abzuführenden Arbeitgeberbeiträgen bestehen. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Omnibusunternehmer auch bei privaten Gläubigern ca. 500.000 Euro Schulden habe, wahrscheinlich hat er sich viel Busse gekauft, und regelmäßig Zwangsverteilungsmaßnahmen gegen ihn durchgeführt werden. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens war in der Vergangenheit mangels Meister abgelehnt. Nach welcher gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage könnte der Landratsamt gegen den Busunternehmer vorgehen, erläutert zum kurzen Tatbestandsvoraussetzung. Jetzt müssen Sie sich überlegen, was wir heute gerade gelernt haben. Das Ganze klingt ja, man kann seine Schulden nicht bezahlen, gerade seine in den Krankenkassen, also öffentliche Schulden noch nicht bezahlen. Umsatzsteuer. Klingt das ja nach Unzuverlässigkeit. Unzuverlässigkeit spielt ja im Gewerberecht eine Rolle. Es geht ja darum, die Menschen irgendwie an den Verkehr zu ziehen als Gewerbetreibender. Wissen Sie, entweder ist er 35, wenn er vorneweg keine Genehmigung braucht, oder es ist eine Spezialvorschrift, wenn er von den Anliegen betrachtet. Scheinige Gewerbeordnung sind dort der Omnibusbetreiber, Kraft, Droschkenbesitzer geregelt. Nein. Also schauen Sie mal in Ihr kluges Buch nach, ob wir hier zufällig etwas finden, was uns hilft. Und Sie stellen fest, warten Sie mal kurz, müssen wir jetzt mal schauen. In meinem schönen Fall also ein Beförderungsgesetz finden. Ich kann nicht schreiben. Wer es hat, kann jemand die Nummer genauso mal sagen. Ja, die 21, genau. Und bei mir in meinem alten Text 668 noch. Seite 668, also Nummer 21, Ordnungsnummer 21. Sie sehen, ich verschwende wertvolle Klausurzeit. War nichts, was ich hier umsetzen möchte. Deswegen kann es hilfreich sein, bestimmte Gesetze durch Fähnchen endlich zu machen. Aber das sind nur diese Gruppen, also diese Namen, die Sie hier vorne drauf finden, erlaubt. Keine Paragraphen. Sondern nur diese Namen. Aber es ist eben schon einfach. Ich betreibe das Suche, das Inhaltsverzeichnis und so. Natürlich kennen Sie gerne in Ihrer Klausurzeit auch mal so ein bisschen blättern und denken, mach so schöne Sachen. Toll, dass man das kriegt und ich will das lesen und dort und da lesen. Aber dann schaffen Sie diese Klausur nicht. Und deswegen ist meine Empfehlung, eine dringende Empfehlung, versuchen Sie einfach Kennzeichnung so vorzunehmen, dass Sie eben was finden und entsprechend richtig in den richtigen Gesetze, die wir schon mal aufgelegt haben, auch richtig finden. So, da finden Sie plötzlich was, Personen- und Förderungsgesetz. Und da steht drin, den Vorschriften dieses Gesetzes unterliegen, entgeltliche geschäftsmäßige Förderungen, das macht er ja, mit Straßenbahnen, mit Oberleitungsomnibussen, dabei auf O-Bussen und mit Kraftfahrzeugen. Als Entgelt sind auch wirtschaftliche Vorteile anzusehen und so weiter und so fort. Wenn wir weitergehen, was ist denn das alles? Wer in diesem Gesetz unterliegen nicht die Beförderung von Personenkraftwagen, wenn das Gesamtentgelt in Betriebskosten der Fahrt nicht übersteigt, wenn Sie ein paar Mittel und die Krankenkraftwagen, nein, also Krankenfahrzeuge nicht, aber alles andere soll offensichtlich da reinfallen. Da finden Sie bestimmt auch noch irgendwo eine Regelung und so weiter und so fort. Und jetzt kommen Sie weiter und finden plötzlich, ja, Unternehmer ist das und der macht dann Straßenbahn und dann finden Sie plötzlich, was haben wir denn so alles? Gab es denn eine Genehmigung? Ja, da stellen Sie fest, Genehmigung wird erteilt bei der verkehrenden Straßenbahn, bei verkehrenden Urbussen, im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen für den Betrieb. Ah, Gelegenheitsverkehr. Das ist nämlich sowas, also egal was er fährt, ob Linien oder Gelegenheitsverkehr, er braucht eine Genehmigung. Man müsste also die Genehmigung haben. Was mache ich, wenn ich diese Genehmigung, Entscheidung der stattfindenden Voraussetzungen, wieder weghaben will? Da schauen Sie, gibt es eine Möglichkeit, diese wieder wegzubekommen? Ja, § 25 sagt, will ich sie wieder mitnehmen. Das letzte Zahl ist zu 49. Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmigung zu widerrufen, wenn nicht mehr alle Voraussetzungen des § 13 vorliegen, also die Genehmigungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die erforderliche Zuverlässigkeit ist insbesondere nicht mehr gegeben, wenn in seinem Verkehrsnehmen trotz schriftlicher Mahnung in der Verkehrssicherung die Vorschriften nicht befolgt werden. Das ist eine Spezialvorschrift, die über die allgemeine Zuverlässigkeitsgenehmigung noch weitere Vorschriften enthalten. Also selbst Sicherheit des Omnibuses soll auch die Unzuverlässigkeit begründen. Aber der Begriff der Unzuverlässigkeit finden Sie hier vorne. Da steht nämlich drin im 13. Genehmigung braucht derjenige, oder Genehmigung darf nur erteilt werden. Nummer 2, wenn keine Tatsachen vorliegen, die Unzuverlässigkeit des Antragstellers als Unternehmer oder der für die Führung des geschäftsbestellten Personen dartun. Was sagen Sie, es könnte also zu der wiederholten Betrachtung nach 25 Absatz 1, wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen, das wäre nach Nummer 2 dann der Fall, wenn Tatsachen vorliegen, die Unzuverlässigkeit begründen. Unzuverlässigkeit bedeutet, dass er negative Zukunftsprognose aufgrund von Tatsachen begründet wird, dass der Unternehmer auch künftig seine im Betrieb erforderlichen rechtlichen Vorschriften und Anforderungen eines Kaufmanns nicht mehr einhalten, wird diese Zukunftsprognose auch nicht durch viele Dinge wie eine dass andere Dinge sozusagen in Frage gestellt werden und dann müssen Sie jetzt ein bisschen wieder subsumieren und feststellen. Also der hat so wenig Griffe, dass nicht mal im ersten Insolvenzverfahren geht. Wenn nämlich das Insolvenzverfahren mal jetzt Masse abgelehnt worden ist, dann bedeutet das, dass dieser Unternehmer noch nicht mal mehr so viel Restmasse übrig bleibt, um einen Insolvenzverwalter zu bezahlen. Der hat also wirklich nichts mehr, der ist wirklich blank. Und der hat auch so alle nicht mal Geld haben, ein Sanierungskonzept zu machen. Er hat wirklich nichts mehr. Und bei dem gibt es also wirklich negative Zukunftsprognosen. Tatsachen reichen aber aus. Nicht nur unerheblich, sondern auch geringfügig, sondern dass es in so einem Umfang, dass man sagt, da kommt man an Google 2, wenn ich so eine Schulden habe, und die Lasenstände, dass hier also ein Widerruf einer Person in Förderungsgenehmigung. Tja, was haben Sie jetzt in den wenigen Minuten, nämlich in den 60 Minuten, durchgeprüft und hingeschrieben und dann gehen Sie erschöpft, aber befriedigt aus der Klausur neben der Arbeitsplatz ab und werden hoffentlich verstanden haben. Damit darf ich Ihnen viel Erfolg wünschen. Noch ein kleines Notiz. Sie sollten sich also diese Klausur als Grundklausur anschauen. Und all diejenigen, die schon vorne gewesen haben, das gesagt, die bereitet man sich am besten auf die Klausur vor. Man nimmt sie und schreibt sie in 60 Minuten mal hin. Es werden einige Probleme haben, die nicht so häufig mit dem Stift gehen, eine an den Fingerkurbeln und der Nase sich häufig entfasst und besser als mit dem Finger. Üben Sie das Schreiben. Häufig die Leute, das Klettern, das Auffinden, das Formulieren, das kann man sehen, ähnlich wie ein gutes Beispiel, das Sie nennen können. Und wenn Sie Lust haben, Sie finden auf der Internetseite in der Archiv die Probeklausur vergangenen Jahr. Das heißt, wenn Sie einfach die Probeklausur vergangenen Jahr sich nochmal anschauen, werden Sie feststellen, dass es ja bei der Erfindung von Klausur das Schema gibt. Dass man gewisse Dinge dranhängen, die sich wiederholen. Man sich an die Fütter sind, sich hier tiefer anzuschauen oder aber auch auf den Schwerpunkt darauf zu legen. Es gibt sogar im Archiv, was man kann, zu sprechen, vor 4 Jahren, da haben sie noch eine volle Klausur als auch. Entschuldigung. Wenn seit 60 Minuten Herrn Schmidt als Audiobesprechung zum Download, wenn Sie jetzt mal die Klausur anschauen, wenn Sie mitlesen, alles, was heute gesagt haben, das macht mich